hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 39 mit Lonnie Mack, Dale Hawkins, Dune Eddy, George Adams und John Scofield, Thomas Berglunds TB Project, James Brown, The Ohio Players, Richard Hacksaw Harney, Robert Lockwood Jr., Little Boy Blue and the Blue Boys, und Fred van Ziegfeld. Über Fred van Siegfried kann ich nicht allzu viel sagen. Er ist aus den Niederlanden und war zumindest schallplattenmäßig Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre aktiv. Das Lied, das wir hörten, ist natürlich die Lennon McCartney-Komposition I Wanna Be Your Man. Das schrieben die Beatles für die Stones und es wurde der erste Top-Hit von den Rolling Stones. In den frühen 60er Jahren spielten die Rolling Stones ja noch viel nach, unter anderem auch das Stück, das nun folgt, in zweifacher Ausführung. Einmal kommt Suzy Q von Lonnie Mack aus den 60er Jahren als Instrumentalversion, danach Dale Hawkins, die Originalversion aus den 50ern mit James Burton an der Leadgitarre. We'll say that you'll be true and never leave me blue. Lonnie Mack stand kurz davor, in den 60er Jahren das zu werden, was Duane Eddy in den 50ern oder seit den 50ern bereits war. Ein Gitarrist, der bekannte Melodien neu interpretierte und damit in die Hitparaden kam. Womit Fraternity Records, wo unter anderem dieser Titel Suzy Q 1963 aufgenommen wurde, nicht rechnete. Das waren die Beatles und die britischen Gruppen, die im Anschluss an die Beatles in die USA einfielen, kann man fast sagen, und die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Als in den 50er Jahren das Original von Suzy Q aufgenommen wurde, war an die Beatles noch gar nicht zu denken, vielleicht gerade mal an die Quarrymen, aber wahrscheinlich nicht mal das. Mit dabei an der Leadgitarre der spätere Ricky Nelson und Elvis-Gitarrist James Burton, der sogar noch etwas jünger als Duane Eddy bei seinem Plattendebüt war. Beide waren ja Teenager, als sie angefangen hatten, ins Musikbusiness einzusteigen. Duane Eddy hatte den Vorteil, in einer Zwischenzeit mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Zwischenzeit zwischen der Army- und Nach-Army-Zeit von Elvis Presley und der Ankunft der Beatles, Stones und Who. 1967, als er Daydream aufnahm, war er bereits wieder in die zweite Reihe gerückt. Daydream, ein Titel von The Lovin' Spoonful, das war jetzt die neue Musik. Spoonful, Lovin' Spoonful war praktisch die Antwort der USA auf die Beatles. Jedenfalls hat das der Leadsänger John Sebastian mal behauptet. Zeit für einen stilistischen Schnitt. Tenorsaxophonist und Flötist George Adams spielte 1984 mit dem Gitarristen John Scofield und dem Trompeter Hannibal Marvin Peterson Soul Brothers. Thank you. Amanda von Thomas Berglunds TB Project. Der Gitarrist Thomas Berglund aus Stockholm ist mit Sicherheit ein Fan von Leuten wie John Scofield, aber auch ein Bewunderer des 70er Jahre Funks, zum Beispiel wie von James Brown, Dead on It, 1975 aufgenommen, unterstellten Musikjournalisten und Kritiker, dass James Brown seiner Zeit, also 1975, hinterherhinkt, dass er Titel wie Sex Machine und I Feel Good einfach noch einmal aufnimmt, weil ihm nichts Neues mehr einfällt. Wenn das wirklich der Fall gewesen sein soll, bin ich im Nachhinein dankbar dafür. Ich finde diese Platte sehr gut. Ich finde auch die Version aus den 70er Jahren sehr gut. Es wurde Brown vorgeworfen, das sei doch alles nur eine lange Jam-Session. Aber was machen denn Jazzer anderes als lange Jam-Sessions? Also. Clavinet. Oh, I got to play some clavinet. I got to play some. flow. Thank you. Yeah, I'm going to the southern side before I'm through. done got down. Get up! Get up! Get up! Get on up! Get up! Get on up! Get up! Die 70er Jahre waren die Hochzeit der Ohio Players, die bereits 1959 als die Ohio Untouchables ihre Bandgeschichte anfingen. Wir hören den Titel Walt's First Trip aus dem Jahre 1972. Die Ohio Players spielten ja auch Platten mit James Brown ein. selbst eingefleischten Bluesfans ist der Name Richard Hexo Harney nicht immer geläufig. Das liegt daran, dass der gute Mann einfach nicht viel aufgenommen hat. Ende der 20er Jahre war er Begleitmusiker an der Gitarre, am Klavier. Aber nachdem sein Bruder, mit dem er ein Duo bildete, umgebracht wurde, verließ er die Musikszene und zog es vor, als Klavierstimmer für den guten Sound zu sorgen. Wie gut und virtuos Harney wirklich an der Gitarre in den 30er Jahren war, können wir nur erahnen. Er soll Gitarristen wie Robert Johnson locker in die Tasche gesteckt haben, so dass Robert Johnson Unterricht bei Harney nahm. Zu der Zeit, als Laugh and Pellet 1971 aufgenommen wurde, die Aufnahme, die wir gleich hören werden, spielte Harney erst wieder seit anderthalb Jahren Gitarre, nachdem er über 20 Jahren nicht mal dieses Instrument mehr besaß. Er hatte sich als Klavierstimmer völlig auf das Klavierspielen konzentriert und bezeichnete sein Spiel selbstkritisch 1971 als ziemlich eingerostet. Bevor die Rolling Stones die Rolling Stones wurden, hießen sie Little Boy Blue and the Blue Boys. Das war um 1961, 62. Die Besetzung war da auch noch ziemlich anders. Kein Schlagzeuger und Bill Wyman war auch noch nicht in der Band, sondern Dick Taylor, der später mit Phil May die Pretty Things gründete. Zum Abschluss hören wir Robert Lockwood Jr. mit der Originalversion Little Boy Blue, aufgenommen 1941. Wie immer bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche alles Gute. Wenn etwas Zeit nach Robert Lockwood Jr. übrig bleibt, und das bleibt sie, dann hören wir tatsächlich Little Boy Blue and the Blue Boys. My baby, she gone and left me. She left me all day long. Now the sheep is in the meadow and the cows is in the corn. I've got a girl in Chicago. She loves to hear me blow my lonesome horn. Little boy blue, please come blow your horn. My baby, she gone and left me. She left me all alone. Left me, boy. Whooping whooper, I'm gonna whoop her down to the ground. I'm gonna take my dirk and stop, but then you know I'm gonna turn it round and round. Little boy blue, please come blow your horn. My baby, she gone and left me. She left me all day long. Rambling, I ramble until I broke my poor self down. I believe to my soul that the little girl is out of town. Little boy blue, please come blow your horn. My baby, she gone and left me. She left me all alone. A little girl on a rainy street. A little girl should take no bad spell. Look out, old boy, if you don't play no bad spell. I meet you every morning.